Abschnitt 7 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clement's Inn zu London, Teil 8. So endete mein an Begebnissen so reicher erster Tag in Limeridge House. Miss Halcombe und ich bewahrten unser Geheimnis. Nach der Entdeckung der Ähnlichkeit schien uns kein neues Licht, auf das die Frau in Weiß betreffende Geheimnis fallen zu sollen. Bei der ersten sichern Gelegenheit leitete Miss Halcombe ihre Stiefschwester vorsichtig auf eine Unterhaltung über ihre Mutter, alte Zeiten und Anna Catherick. Doch waren Miss Fairleys Erinnerungen an die kleine Schülerin ihrer Mutter nur von der unbestimmtesten und allgemeinsten Art. Sie entsann sich, dass man damals von einer Ähnlichkeit zwischen ihr und der kleinen Anna Catherick gesprochen hatte, aber sie erwähnte nichts von dem Geschenke der weißen Kleider noch von der eigentümlichen Ausdrucksweise, in welcher das Kind so ungekünstelt seine Dankbarkeit ausgesprochen hatte. Sie erinnerte sich, dass Anna nur wenige Monate in Limeridge geblieben und dann nach Hampshire zurückgekehrt sei. Aber sie konnte nicht sagen, ob die Mutter je mit ihrer Tochter zurückgekehrt sei oder ob man später wieder von ihnen gehört hatte. Miss Halcombes ferneres Nachforschen in den wenigen noch übrigen Briefen Mrs. Fairleys, welche sie noch nicht gelesen hatte, nützte uns weiter nichts, die Ungewissheiten aufzuklären, welche uns noch immer blieben. Wir hatten uns überzeugt, dass die unglückliche Frau, welche mir zur Nachtzeit begegnet war, und Anna Catherick eine und dieselbe Person sei. Wir waren wenigstens so weit gekommen, dass wir die mangelhafte geistige Entwicklung des armen Geschöpfes mit der Sonderbarkeit, sich ganz in Weiß zu kleiden, und mit ihrer in reiferen Jahren fortgesetzten kindlichen Dankbarkeit gegen Mrs. Fairley in Verbindung brachten. Und damit waren für jetzt unsere Entdeckungen zu Ende. Tage vergingen und Wochen. Die Spur des goldenen Herbstes zog sich sichtbar durch den grünen Sommer der Bäume. Friedliche, eilende, glückliche Zeit. Meine Erzählung gleitet jetzt an dir vorüber so schnell wie einst du an mir. Wie viel ist mir von all den Schätzen des Glückes, die du so freigebig in mein Herz gossest, geblieben, das Inhalt und Wert genug besäße, um in diesen Blättern aufgezeichnet zu werden? Nichts als das traurigste Bekenntnis, das ein Mann nur machen kann. Das Bekenntnis seiner Torheit. Das Geheimnis, welches dies Bekenntnis enthüllt, mitzuteilen, sollte mich wenig Anstrengung kosten, da es mir indirekt bereits entschlüpft ist. Die armseligen, schwachen Worte, denen es nicht gelungen ist, Miss Fairley zu beschreiben, haben stattdessen die Gefühle verraten, welche sie in mir erweckten. Aber so geht es immer. Unsere Worte sind Riesen, wo sie uns schaden, und Zwerge, wo sie uns nützen können. Ich liebte sie. Ach, wie gut kenne ich all den Kummer und Hohn, der in diesen drei Worten enthalten ist. Ich kann mit dem zärtlichsten Weibe, welches dies liest und mich bemitleidet, seufzen. Ich kann so bitter wie der hartherzigste Mann, der es in Verachtung von sich wirft, darüber lachen. Ich liebte sie. Fühlt für mich oder verachtet mich. Ich bekenne es mit dem unerschütterlichen Entschlusse, die Wahrheit zu gestehen. Gab es keine Entschuldigung für mich? Gewiss, es lag einige Entschuldigung in den Verhältnissen, unter welchen ich die Zeit meiner gemieteten Dienste in Limeridge House zubrachte. Meine Morgenstunden vergingen still und ruhig in der Einsamkeit meines Zimmers. Ich hatte an dem Aufkleben der Zeichnungen gerade Arbeit genug, um meine Augen und Hände angenehm zu beschäftigen, während mein Geist frei blieb, sich dem gefährlichen Rausche ungezügelter Fantasie hingebend. Eine gefährliche Einsamkeit, denn sie währte lange genug, um mich schwach zu machen, nicht aber, um mich zu stärken. Eine gefährliche Einsamkeit, denn ihr folgten Nachmittage und Abende, die Tag für Tag, eine Woche nach der anderen, in Gesellschaft zweier Frauen vergingen, von denen die eine alle Vorzüge der Anmut, des Witzes und der feinen Bildung, die andere alle Reize der Schönheit, Sanftmut und der einfachen Wahrheit besaß, welche das Herz eines Mannes veredeln und bezwingen können. Es verging kein Tag, an dem nicht in jener gefährlichen Vertraulichkeit zwischen Lehrer und Schülerin Miss Fairleys Hand die meinige berührt oder ihre Wange, nachdem wir uns zugleich über ihr Zeichenbuch beugten, fast die meinige streifte. Je aufmerksamer sie jede Bewegung meines Pinsels beobachtete, desto näher war mir der liebliche Duft ihres Haares und der warme Hauch ihres Atems. Es gehörte zu meinem Dienste, förmlich in dem Lichte ihrer Augen zu leben, einen Augenblick mich über sie zu beugen, und zwar ihren Schultern so nahe, dass ich bei dem Gedanken, sie zu berühren, zitterte. Im nächsten zu fühlen, wie sie sich über mich beugte, um zu sehen, was ich zeichne, und zwar so tief herab, dass sie ihre Stimme senkte, wenn sie zu mir sprach und ihre vom Winde bewegten Bänder meine Wangen streiften, ehe sie dieselben zurückziehen konnte. Die Abende, welche diesen Landschaftsausflügen folgten, brachten mehr Abwechslung als Störung in diese unvermeidlichen, unschuldigen Vertraulichkeiten. Meine natürliche Liebe zur Musik, welche ihr Spiel so seelenvoll im Ausdrucke, so zart weiblich in der Auffassung entgegenkam, und ihre Freude, mir das durch die Ausübung ihrer Kunst wiederzugeben, was ihr die Ausübung der meinigen an Genuss geboten hatte, webten nur noch ein neues Band, das uns fester und fester aneinander knüpfte. Die Zufälligkeiten der Unterhaltung, die einfachen Gewohnheiten, nach denen eine solche Kleinigkeit wie zum Beispiel unsere Plätze bei Tische bestimmt wurden, Miss Halcombs fröhliche Neckereien gegen des Lehrers Sorgfalt und den Enthusiasmus der Schülerin gerichtet, Miss Vesseys harmloses, schläfriges Lob, das Miss Fairley und mich als zwei musterhafte junge Leute verband, die sie niemals störten, all diese Kleinigkeiten und noch manche andere trugen dazu bei, uns in denselben häuslichen Zirkel zu schließen und uns beide unmerklich demselben hoffnungslosen Ende zuzuführen. Ich hätte meine Stellung bedenken und im Stillen auf der Hut sein sollen. Ich tat dies auch, aber erst als es bereits zu spät war. Alle Umsicht, alle Erfahrung, die mir bei anderen Frauen von Nutzen gewesen und mich gegen Versuchungen verwahrt hatten, schlugen mir bei ihr fehl. Meine Beschäftigung hatte es seit Jahren mit sich gebracht, dass ich in nahe Berührung mit jungen Mädchen jeden Alters und jeder Gattung von Schönheit kam. Ich hatte die Stellung als einen Teil meines Berufes angenommen. Ich hatte mich gewöhnt, all die meinen Jahren entsprechenden Sympathien draußen im Vorsaale zu lassen, wie ich meinen Regenschirm dort zurückließ, ehe ich die Treppe hinaufging. Ich hatte längst ganz gefasst und wie etwas, das sich von selbst versteht, begriffen, dass meine Stellung im Leben eine Garantie dagegen sei, dass meine Schülerinnen jemals mehr als das allergewöhnlichste Interesse an mir nahmen und dass die jungen, bezaubernden Mädchen mich ungefähr wie ein unschädliches Haustier empfingen. Die schützende Erfahrung hatte ich schon früher gemacht. Sie hatte mich streng und gerade auf meinem armen, schmalen Pfade dahin geführt, ohne mich auch nur ein einziges Mal zur linken oder zur rechten hinabschweifen zu lassen. Und jetzt hatte mein getreuer Talisman mich zum ersten Mal verlassen. Ja, meine schwer erworbene Selbstbeherrschung war so vollständig dahin, als ob ich sie nie besessen hätte. Für mich verloren, wie andere Männer sie verlieren in kritischen Lagen, wo Frauen mit im Spiele sind. Ich weiß jetzt wohl, dass ich mich gleich von Anfang an hätte prüfen, mich hätte fragen sollen, warum jedes Zimmer in jenem Hause mir teurer war als meine Heimat, sobald sie eintrat, und warum es mir öde wurde wie eine Wüste, sobald sie es verließ. Warum ich bei ihr auch die kleinste Veränderung in der Kleidung wahrnahm, während ich hierauf noch bei keinem anderen Weibe geachtet hatte. Warum ich sie ansah, anhörte und berührte, wenn wir einander zum Morgen- oder Abendgruße die Hand gaben, wie noch nie zuvor ein anderes Weib. Ich hätte fleißig in mein Herz schauen, dies neue Gefühl dort aufblühen sehen und es herausreißen sollen, da es noch in der Knospe war. Warum war mir dies leichteste Werk der Selbstkultur immer zu schwer? Die Erklärung dieser Fragen liegt in den drei Worten meines Bekenntnisses. Ich liebte sie. Die Tage vergingen, die Wochen vergingen, der dritte Monat meines Aufenthalts in Cumberland nahte heran. Die köstliche Einförmigkeit des Lebens in unserer stillen Zurückgezogenheit floss mir dahin leicht wie dem Schwimmer, der Strom abwärts gleitet. jede Erinnerung an die Vergangenheit, jeder Gedanke an die Zukunft, jedes Gefühl von der Hoffnungslosigkeit meiner Stellung schlummerte in betrügerischer Ruhe in meinem Herzen. Von dem Sirenengesange meines eigenen Herzens eingelullt, trieb ich mit Augen und Ohren, die jeder Gefahr verschlossen waren, dem vernichtenden Felsen näher und näher. Die Warnung, welche mich endlich aufschreckte und plötzlich zu dem selbstanklagenden Bewusstsein meiner Schwachheit erweckte, war die deutlichste, wahrste, liebreichste aller Warnungen, denn sie kam stillschweigend von ihr selbst. Wir waren eines Abends wie gewöhnlich auseinandergegangen. Es war meinen Lippen weder an jenem Abende noch je zuvor ein Wort entfallen, das mich hätte verraten und sie erschrecken können. Als wir aber am folgenden Morgen einander begegneten, war eine Veränderung über sie gekommen, eine Veränderung, die mir alles sagte. Ich bebte damals und noch jetzt davor zurück, mich in das innerste Heiligtum ihres Herzens zu drängen und es vor den Blicken anderer zu entblößen, wie ich das meinige vor ihnen entblößt habe. Genüge es zu sagen, dass der Augenblick, wo sie mein Geheimnis entdeckte, wie ich fest überzeugt bin, derselbe war, in welchem sie ihr eigenes entdeckte, und zwar als sie in dem kurzen Zeitraum einer einzigen Nacht sich gegen mich veränderte. Ihre Natur, zu aufrichtig, um andere zu betrügen, war zu edel, um sich selbst zu täuschen. Als der Zweifel, den ich in den Schlaf gelullt hatte, sich mit seiner schweren Last zuerst auf ihr Herz legte, bekannten die offenen Züge alles und sagten in der ihnen eigenen, einfachen Sprache: »Es betrügt mich um seinet und um meinetwillen.« Sie sagten dies und noch mehr, das ich aber damals mir nicht deuten konnte. Ich verstand nur zu wohl, warum ihr Benehmen gegen mich vor anderen gütiger und zuvorkommender wurde und warum sie traurig und gezwungen mit nervöser Ängstlichkeit sich in die erste beste Beschäftigung vertiefte, wenn wir zufällig einmal allein gelassen wurden. Ich begriff, warum die lieben, gefühlvollen Lippen jetzt so selten und so zurückhaltend lächelten und warum die klaren blauen Augen mich zuweilen mit dem Mitleiden eines Engels und zuweilen mit der unschuldigen Verwirrung eines Kindes anblickten. Aber die Veränderung bedeutete noch mehr als dies. Es war eine Kälte in ihrer Hand, eine unnatürliche Ruhe in ihren Zügen und in allen ihren Bewegungen, der stumme Ausdruck von Angst und Selbstvorwurf. Aber dies waren nicht die Gefühle, deren Spur ich bei ihr und bei mir wahrgenommen, nicht die, welche wir, ohne sie zu bekennen, in Gemeinschaft empfanden. In der Veränderung ihres Wesens lagen gewisse Elemente, welche uns ganz heimlich noch immer zueinander hinzogen, und wieder andere, die uns ebenso heimlich voneinander zu entfernen begannen. In meinem Zweifel und meiner Unruhe, in meinem unklaren Verdachte, dass man mir etwas verberge, das ich ohne Hilfe durch eigene Anstrengung entdecken sollte, suchte ich in Miss Hercombs Blicken und Verhalten Aufklärung. In so vertraulichem Umgange wie dem unsrigen konnte keine ernstliche Veränderung in dem einen oder anderen stattfinden, ohne dass die anderen gewissermaßen davon mit berührt wurden. Die Veränderung in Miss Fairley spiegelte sich in ihrer Halbschwester ab. Obgleich letztere mit keiner selber auf irgendwie veränderte Gefühle in Bezug auf mich hindeutete, so hatten doch ihre scharfen Blicke die ganz neue Gewohnheit angenommen, mich stets zu beobachten. Zuweilen war der Ausdruck derselben wie verhaltener Zorn, zuweilen wie verhaltene Angst, zuweilen wie keines von beiden, kurz wie etwas, das ich nicht recht begreifen konnte. Es verging eine Woche, während welcher wir alle drei in diesem heimlichen Zustande des Zwanges gegeneinander lebten. Meine Lage, welche jetzt durch das zu spät erwachte Bewusstsein meiner Schwachheit und Selbstvergessenheit noch verschlimmert worden, wurde jetzt förmlich unerträglich. Ich fühlte, dass ich ein für allemal die Beklemmung abwerfen müsse, die mich drückte, doch was das Beste für mich zu tun sei und was ich zuerst tun müsse, war mir unmöglich zu bestimmen. Aus dieser hilflosen, demütigenden Lage erlöste mich Miss Hercombe. Ihre Lippen sagten mir die bittere, die notwendige, die unerwartete Wahrheit. Ihre herzliche Güte hielt mich unter dem Schlage, den sie mir verursachte, aufrecht. Ihr klares Urteil und Ihr Mut machten den rechten Gebrauch von einem Ereignisse, das mich und noch andere in Limeridge House mit dem Schlimmsten, das uns widerfahren konnte, bedrohte. Teil 9. Es war an einem Donnerstage in der Woche zu Ende des dritten Monats meines Aufenthaltes in Limeridge House. Als ich am Morgen zur gewöhnlichen Stunde ins Frühstückszimmer trat, war Miss Halcombe zum ersten Male, seit ich sie kannte, nicht an ihrem Platze am Tische. Miss Fairley war draußen auf dem Rasenplatze. Sie grüßte mich, kam aber nicht herein. Weder ihre Lippen noch die meinigen hatten ein einziges Wort fallen lassen, das uns hätte verlegen machen können. Und doch ließ uns ein unausgesprochenes Gefühl der Verlegenheit gegenseitig die Gelegenheit vermeiden, miteinander allein zu sein. Sie wartete auf dem Rasenplatze und ich in der Frühstücksstube, bis Mrs. Vizzy und Miss Halcombe eintraten. Wie schnell wäre ich noch vor 14 Tagen zu ihr hinausgegangen, wie herzlich würden wir damals uns die Hände gegeben haben und in unsere gewöhnliche Unterhaltung gefallen sein. Nach wenigen Minuten kam Miss Halcombe herein. Sie sah nachdenklich aus und machte zerstreute Entschuldigungen, dass sie so spät komme. Ich wurde durch eine Beratung über häusliche Angelegenheiten, wegen welcher Mr. Fairley mich zu sprechen wünschte, aufgehalten, sagte sie. Miss Fairley kam aus dem Garten herein und wir boten einander den üblichen Morgengruß. Ihre Hand lag kälter denn je in der meinigen. Sie sah mich nicht an und war sehr bleich. Sogar Mrs. Vizzy bemerkte dies, als sie einen Augenblick später ins Zimmer trat. »Es wird wohl vom veränderten Winde kommen«, sagte die alte Dame. »Der Winter naht. Ach ja, mein liebes Kind, bald wird er da sein.« In ihrem Herzen und dem meinigen war er schon eingekehrt. Unser Frühmahl, das sonst so voll fröhlicher Pläne für den Tag gewesen, ward kurz und still beendet. Miss Fairley schien das Drückende der langen Pausen in der Unterhaltung zu fühlen und sah bittend ihre Schwester an, dass sie dieselbe füllen möge. Endlich, nachdem sie ein- oder zweimal auf höchst uncharakteristische Weise angesetzt und wieder aufgehört hatte, begann Miss Halcombe. »Ich habe deinen Onkel heute Morgen gesehen«, sagte sie. »Er ist der Ansicht, dass die dunkelblaue Stube hergerichtet werden soll, und er bestätigt, was ich dir sagte. Montag ist der Tag, nicht Dienstag.« Während Miss Halcombe diese Worte sprach, blickte Miss Fairley auf den Tisch herab. Ihre Finger bewegten sich zitternd unter den Krumen, die sie auf das Tischtuch gestreut hatte. Die Blässe ihrer Wangen zog sich bis in ihre Lippen hinein, und die Lippen selbst bebten sichtlich. Ich war nicht der Einzige, der dies bemerkte. Miss Halcombe sah es ebenfalls und ging uns sofort mit dem Beispiele des Aufstehens voran. Mrs. Vizzy und Miss Fairley verließen zusammen das Zimmer. Die lieben, kummervollen blauen Augen schauten mich einen Augenblick an mit der in die Zukunft sehenden Trauer eines nahen, langen Lebewohls. Ich fühlte die schmerzvolle Antwort in meinem eigenen Herzen. Es war ein Schmerz, der mir sagte, dass ich sie bald verlieren, aber selbst um des Verlustes willen umso fester, umso unveränderlicher lieben würde. Ich wandte mich dem Garten zu, als ich die Tür hinter ihr schloss. Miss Halcombe stand mit ihrem Hute in der Hand und ihrem Schal über dem Arme neben dem großen Fenster, das in den Garten führte, und betrachtete mich aufmerksam. »Haben Sie etwas Zeit übrig?« fragte sie, »ehe Sie Ihre Arbeit auf Ihrem Zimmer beginnen.« »Gewiss, Miss Halcombe, meine Zeit steht Ihnen ganz zu Diensten.« »Ich möchte ein paar Worte mit Ihnen allein sprechen, Mr. Hartwright. Holen Sie Ihren Hut und kommen Sie mit mir in den Garten hinaus. Wir werden dort zu dieser Stunde des Morgens nicht leicht gestört werden.« Als wir auf den Rasenplatz hinaustraten, ging einer der Gärtnerburschen, nur noch ein Knabe, mit einem Briefe in der Hand an uns vorbei und rasch dem Hause zu. Miss Halcombe rief ihn an. »Ist der Brief für mich?« fragte sie. »Nein, Miss, er soll eben für Miss Fairley sein«, antwortete der Bursche, den Brief hinhaltend. Miss Halcombe nahm ihm den Brief ab und besah die Adresse. Eine fremde Hand, sprach sie zu sich selbst. Wer mag Laura's Korrespondent nur sein? Wo hast du dies her? Fragte sie zum Gärtner Boschen gewendet. Nun, Miss, sagte der Bosch, ich hab's eben von einer Frau. Was für eine Frau? Eine schon ziemlich alte Frau. So, eine schon ziemlich alte Frau, kennst du sie? Ich müsste lügen, wenn ich sagen sollte, dass ich sie gekannt hätte. In welcher Richtung ging sie fort? Dahin, sagte der Untergärtner mit großer Kaltblütigkeit nach Süden deutend, indem er jenen ganzen Teil von England mit einer einzigen umfassenden Schwenkung seines Armes bezeichnete. Sonderbar, sagte Miss Herkamp, ein Bettelbrief vermutlich. Da, fügte sie hinzu, als sie dem Burschen den Brief zurückgab, trage ihn ins Haus und gib ihn an einen der Diener ab. Und jetzt, Mr. Hartbright, falls Sie nichts da wieder haben, wollen wir diesen Weg nehmen. Sie führte mich über den Rasenplatz und denselben Pfad entlang, den wir am Tage meiner Ankunft in Limeridge eingeschlagen hatten. Bei dem kleinen Lusthause, in dem Laura Ferry und ich einander zum ersten Male gesehen hatten, stand sie still und brach das Schweigen, das sie, während wir zusammengingen, beobachtet hatte. »Was ich Ihnen zu sagen habe, kann ich Ihnen hier sagen.« Mit diesen Worten trat sie in das Lusthäuschen, setzte sich auf einen der Stühle, die an dem kleinen, runden Tische standen, und machte mir ein Zeichen, den anderen zu nehmen. Ich hatte von dem, was kommen sollte, eine Ahnung gehabt, als sie im Frühstückszimmer zu mir sprach. Jetzt war ich mir dessen gewiss. »Mr. Hartwright«, sagte sie, »ich werde mit einem offenen Geständnisse anfangen.« Ich werde, ohne Redensarten, die ich verabscheue, oder Komplimente, die ich verachte, Ihnen sagen, dass ich im Verlaufe Ihres Aufenthaltes unter uns eine große freundschaftliche Achtung für Sie gefasst habe. Ihr Betragen gegen jenes unglückliche Frauenzimmer, dem Sie unter so eigentümlichen Umständen begegneten, nahm mich gleich zu Anfang zu Ihren Gunsten ein. Die Art und Weise, wie Sie in der Sache verfuhren, mag nicht vorsichtig gewesen sein, aber sie bewies die Selbstbeherrschung, das Zartgefühl und das Mitleid eines Mannes, der von Natur ein Gentleman ist. Ich erwartete demnach nur Gutes von Ihnen, und Sie haben meine Erwartungen nicht getäuscht. Sie hielt inne, machte jedoch ein Zeichen mit der Hand, um mir anzudeuten, dass sie keine Antwort von mir erwartete, ehe sie fortführe. Als ich das Lusthäuschen betrat, war kein Gedanke an die Frau in Weiß in meinem Herzen gewesen. Jetzt aber riefen Miss Helcombs Worte ihn in mein Gedächtnis zurück. Dort blieb er während der ganzen Unterhaltung. Er blieb, und zwar nicht ohne Erfolg. »Als Ihre Freundin, fuhr sie fort, werde ich Ihnen sofort auf meine offene, deutliche Weise geradezu sagen, dass ich Ihr Geheimnis entdeckt habe. Ohne irgendeine Hilfe oder einen Wink, merken Sie wohl auf, von einem anderen Wesen. Mr. Hartwright, Sie haben, wie ich fürchte, sorgloserweise eine ernste, tiefe Zuneigung zu meiner Schwester Laura gefasst.« Ich mache Ihnen nicht den Schmerz, in vielen Worten ein Bekenntnis darüber von Ihnen zu verlangen, weil ich weiß, dass Sie zu redlich sind, um es zu leugnen. Ich tadle Sie nicht einmal. Nein, ich fühle bloß Mitleid mit Ihnen, weil Sie eine hoffnungslose Liebe in Ihr Herz eingelassen haben. Sie haben nicht versteckt gehandelt, haben nicht im Geheimen mit meiner Schwester gesprochen. Sie haben sich der Schwäche und der unbewussten Verabsäumung Ihrer eigenen Interessen schuldig gemacht, aber weiter nichts. Hätten Sie in irgendeiner Hinsicht weniger zartfühlend und weniger bescheiden gehandelt, so hätte ich Ihnen auch ohne nur einen Augenblick zu zögern oder irgendjemand zu Rate zu ziehen gesagt, das Haus zu verlassen. So nun klage ich nur das Missgeschick Ihrer Jahre und Ihrer Stellung an, nicht Sie. Geben Sie mir die Hand, ich habe Ihnen Schmerz verursacht, ich werde Ihnen noch mehr Schmerz verursachen müssen. Es ist nicht zu ändern, aber geben Sie Ihrer Freundin Marian Helcombe erst die Hand. Diese plötzliche Güte, diese warme, hochherzige, furchtlose Teilnahme, mit der sie mir so barmherzigerweise auf dem Fuße der Gleichheit entgegenkam und welche mit so zarter, großmütiger Offenheit gerade zu meinem Herzen, meiner Ehre, meinem Mute sprachen, überwältigten mich einen Augenblick. Ich versuchte, sie anzusehen, als sie meine Hand nahm, aber mein Blick war unklar. Ich versuchte ihr zu danken, aber die Stimme versagte mir. »Hören Sie mich an«, sagte sie und wandte sich rücksichtsvoll ab, um nicht zu sehen, wie sehr ich meine Fassung verloren hatte. »Hören Sie mich an und lassen Sie uns gleich mit der Sache zu Ende kommen. Es ist mir eine wirkliche, wahre Erleichterung, dass ich in dem, was ich sagen muss, die Frage in Bezug auf gesellschaftliche Ungleichheit nicht zu berühren brauche. Umstände, welche Sie bis ins Innerste verletzen werden, ersparen mir die bittere Notwendigkeit, einem Manne, der in freundschaftlicher Vertraulichkeit mit mir gelebt hat, durch irgendeine demütigende Hindeutung auf Dinge, die Rang und Stellung betreffen, noch mehr Schmerz zu machen. Sie müssen Limeridge House verlassen, Mr. Hartwright, ehe noch mehr Unglück geschieht. Es ist meine Pflicht, Ihnen das zu sagen, und es würde in ganz derselben ernsten Notwendigkeit nicht minder meine Pflicht sein, es Ihnen zu sagen, wenn Sie auch der Repräsentant der ältesten und begütertsten Familie in England wären. Sie müssen uns verlassen, nicht weil Sie ein Zeichenlehrer sind. Sie hielt einen Augenblick inne, dann wandte sie ihr Gesicht gerade zu mir und legte über den Tisch reichend ihre Hand fest auf meinen Arm. »Nicht, weil Sie ein Zeichenlehrer sind«, wiederholte sie, »sondern weil Laura Fairley verlobt ist.« Das Wort fuhr mir wie eine Kugel durch das Herz. Mein Arm fühlte die Hand nicht mehr, welche ihn gefasst hielt. Ich rührte mich nicht, ich sprach nicht. Der raue Herbstwind, welcher die trockenen Blätter zu unseren Füßen umherstreute, durchfuhr mich plötzlich so kalt, als ob meine tollen Hoffnungen ebenfalls vertrocknete Blätter gewesen wären, die, wie sie, von dem Winde dahingeweht würden. Hoffnungen. Verlobt oder nicht, war sie nicht mir gleich ferne? Hätten andere Männer an meiner Stelle daran gedacht? Nicht, wenn sie dieselbe geliebt hätten, wie ich sie liebte. Der heftige Schmerz war vorüber und ließ nichts als ein dumpfes, schweres Weh zurück. Ich fühlte, wie Miss Halcombs Hand meinen Arm fester fasste. Ich erhob den Kopf und sah sie an. Ihre großen schwarzen Augen waren auf mich geheftet und beobachteten die Blässe meines Gesichtes, die ich fühlte und die sie sah. »Überwinden Sie es«, sagte sie, »hier, wo Sie sie zuerst sahen, auf der Stelle, überwinden Sie es. Beben Sie nicht wie ein Weib davor zurück, reißen Sie es sich aus der Brust und zertreten Sie es wie ein Mann.« Die unterdrückte Heftigkeit, mit der sie sprach, die Kraft ihres Willens, die sich in dem Blicke, den sie auf mich heftete, und in dem Griffe ihrer Hand, welche sie noch nicht von meinem Arme fortgenommen, aussprach, teilten sich endlich mir mit und machten mich ruhiger. Wir warteten beide einen Augenblick in Stillschweigen. Nach Verlauf desselben hatte ich ihr großmütiges Vertrauen auf meine Mannhaftigkeit gerechtfertigt und wenigstens äußerlich meine Fassung wiedergewonnen. »Haben Sie sich gefasst?« »Hinreichend gefasst, Miss Halcombe, um Sie beide um Vergebung zu bitten. Hinreichend, um mich von Ihrem Rate leiten zu lassen und Ihnen dadurch meine Dankbarkeit zu beweisen, die ich Ihnen auf keine andere Art beweisen kann.« »Sie haben sie schon mit diesen Worten bewiesen«, entgegnete sie. »Mr. Hartwright, alle Verheimlichung ist zwischen uns zu Ende. Ich kann es nicht über mich gewinnen, gegen mein Gefühl Ihnen zu verbergen, was meine Schwester mir unbewussterweise verraten hat. Sie müssen uns sowohl um meiner Schwester willen als um ihrer selbst willen verlassen. Ihre Anwesenheit hier, Ihre notwendige Vertraulichkeit, so harmlos dieselbe in jeder anderen Hinsicht auch war, Gott weiß es, hat Sie unruhig und elend gemacht. Ich, die ich Sie mehr liebe als mein Leben, ich, die ich an Ihre reine, edle, unschuldige Natur glaube, wie an meine Religion, kenne nur zu wohl das heimliche Elend, das Sie durch Ihre Selbstvorwürfe gelitten, seit der erste Schatten eines mit Ihrer Verlobung unvereinbaren Gefühles sich gegen Ihren Willen in Ihr Herz schlich. Ich sage nicht, nach dem, was sich zugetragen, wäre es unnütz, dies zu sagen, dass Ihre Verlobung jemals Ihre ganze Zuneigung hatte. Es ist eine Sache der Ehre, nicht der Liebe. Ihr Vater bestätigte Sie vor 2 Jahren auf seinem Sterbelager. Sie selbst wünschte sie weder, noch bebte sie davor zurück. Sie war drein ergeben. Bis Sie hierher kamen, war sie in der Lage, von Hunderten von anderen Frauen, die Männer heirateten, ohne sich besonders zu ihnen hingezogen oder von ihnen abgestoßen zu fühlen, und die anstatt vor der Heirat nach der Heirat sie lieben lernen, wenn sie dieselben nicht hassen lernen. Ich hoffe inniger, als ich es mit Worten sagen kann, und Sie sollten den selbstverleugnenden Mut haben, dies ebenfalls zu hoffen, dass die neuen Gedanken und Gefühle, welche die alte Ruhe und Zufriedenheit unterbrochen haben, nicht zu tief Wurzel gefasst haben mögen, um sich wieder ausreißen zu lassen. Ihre Abwesenheit, hätte ich weniger Glauben an Ihre Ehre, Ihren Mut und Ihr gutes Urteil, so würde ich Ihnen nicht vertrauen, wie ich es jetzt tue. Ihre Abwesenheit wird meine Bemühungen unterstützen und die Zeit wird uns allen dreien helfen. Es ist immer schon etwas zu wissen, dass mein Vertrauen zu Ihnen kein Übel angebrachtes war, dass Sie nicht weniger redlich, weniger ehrenhaft, weniger rücksichtsvoll gegen die Schülerin sein werden, deren Stellung Sie das Unglück hatten zu vergessen, als gegen die fremde Unglückliche, die nicht umsonst Ihre Hilfe anrief. Noch einmal diese zufällige Anspielung auf die Frau in Weiß. War es denn unmöglich, von Miss Fairley und von mir zu sprechen, ohne die Erinnerung an Anna Catherick hervorzurufen und sie zwischen uns zu stellen wie ein Verhängnis, dem nicht auszuweichen war? Sagen Sie mir, welche Entschuldigung ich Mr. Fairley gegenüber machen kann, indem ich meinen Kontrakt mit ihm breche, sagte ich. Sagen Sie mir, wann ich gehen soll, sobald sie angenommen ist. Ich verspreche Ihnen und Ihrem Rate unbedingt zu folgen. »Die Zeit ist in jeder Beziehung von Wichtigkeit«, entgegnete sie. »Sie hörten, wie ich heute Morgen vom nächsten Montage und der Notwendigkeit sprach, das dunkelblaue Zimmer herzurichten. Der Besuch, den wir am Montage erwarten, ich konnte nicht warten, bis sie sich deutlicher ausdrückte. Nach dem, was ich jetzt wusste, sagten mir Miss Fairleys Blicke und Manieren beim Frühstücke, dass der in Limeridge House erwartete Gast ihr zukünftiger Gemahl sei.« Ich versuchte es zu unterdrücken, aber es erhob sich in dem Augenblicke etwas in mir, das stärker war als mein Wille, und ich unterbrach Miss Halcombe. »Lassen Sie mich schon heute gehen«, sagte ich bitter, »je eher, je besser.« »Nein, nicht heute«, erwiderte sie. »Der einzige Grund, den Sie Mr. Fairley für Ihre Abreise vor Ablauf Ihres Kontraktes angeben können, muss der sein, dass eine unvorhergesehene Notwendigkeit Sie zwingt, ihn um seine Erlaubnis zu bitten, sofort nach London zurückkehren zu dürfen. Sie müssen bis morgen warten, um ihm dies zur Zeit zu sagen, wo die Briefe ankommen, weil er dann diese plötzliche Veränderung Ihrer Pläne verstehen wird, indem er Sie mit der Ankunft eines Briefes für Sie aus London in Beziehung bringt. Es ist jämmerlich und widerlich, sich zur Täuschung herablassen zu müssen, selbst wenn dieselbe von der harmlosesten Art ist. Aber ich kenne Mr. Fairley, und falls Sie einmal seinen Verdacht erregen, dass Sie keinen ernstlichen Grund haben, so wird er sich weigern, Sie fortzulassen. Sprechen Sie am Freitagmorgen mit ihm und beschäftigen Sie sich dann mit Ihrer Arbeit für Mr. Fairley, um Sie, um Ihres eigenen Interesses willen, in Ihrem unvollendeten Zustande doch in möglichster Ordnung zurückzulassen, und verlassen Sie diesen Ort dann am Sonnabend. Es wird dann für Sie und für uns alle noch Zeit genug sein, Mr. Hartwright.« Ehe ich ihr noch antworten konnte, dass sie sich darauf verlassen möge, dass ich unbedingt nach ihren Wünschen und Anordnungen handeln werde, wurden wir beide durch herannahende Schritte aufmerksam gemacht. Es kam jemand vom Hause her, um uns zu suchen. Ich fühlte, wie das Blut mir in die Wangen schoss und dann sie wieder verließ. Konnte die dritte Person, die zu solcher Zeit und unter solchen Umständen uns aufsuchte, Miss Fairley sein? Es war mir eine Erleichterung, so traurig und so hoffnungslos war meine Stellung ihr gegenüber bereits geworden, es war mir eine förmliche Erleichterung, als die Person, deren Schritte uns gestört hatten, am Eingange des Lusthäuschens stand und sich als Miss Fairleys Kammermädchen auswies. »Könnte ich wohl einen Augenblick mit Ihnen sprechen, Miss?« sagte das Mädchen etwas eilig und unruhig. Miss Halcombe stieg die Stufen hinab und ging ein paar Schritte mit ihr in das Gehölz hinein. Da ich allein war, wandten sich meine Gedanken mit einem Gefühle der Verlassenheit, das zu beschreiben ich keine Worte finde, meiner herannahenden Rückkehr zur Einsamkeit meiner Wohnung in London zu. Gedanken an meine liebe alte Mutter und an meine Schwester, die sich mit ihr so sehr über meine Aussichten in Cumberland gefreut hatte, Gedanken, deren lange Verbannung aus meinem Herzen ich mir jetzt zum ersten Male zu meiner Schande und meinem Vorwurfe vergegenwärtigte, kehrten mir in jener zärtlichen Traurigkeit alter, vernachlässigter Freunde zurück. Was sollten die Gefühle meiner Mutter und Schwester sein, wenn ich mit dem Bekenntnisse meines elenden Geheimnisses vor Ablauf meines Kontraktes zurückkehrte, nachdem sie so hoffnungsvoll an jenem Abend im Häuschen zu Hampstead Abschied von mir genommen hatten? Wieder Anna Catherick. Selbst die Erinnerung an jenen Abschiedsabend bei meiner Mutter und Schwester musste sich mit jener an den Gang im Mondenscheine nach London vermischen. Was sollte es bedeuten? Sollten jene Frau und ich einander noch einmal begegnen? Es war wenigstens möglich. Wusste sie, dass ich in London wohnte? Ja, ich hatte es ihr entweder vor oder nach jener sonderbaren Frage gesagt, ob ich viele Leute kenne, die den Rang eines Baronets hätten. Entweder vorher oder nachher, mein Geist war in diesem Augenblicke nicht klar genug, um sich dessen mit Bestimmtheit zu entsinnen. Es vergingen einige Minuten, ehe Miss Halcombe das Kammermädchen zurückschickte und dann zu mir zurückkehrte. Auch sie sah jetzt eilig und unruhig aus. »Wir sind jetzt über alles, was notwendig war, einig, Mr. Hartwright«, sagte sie. »Wir haben einander verstanden, wie Freunde einander verstehen sollten und können jetzt zum Hause zurückkehren.« Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, so bin ich um Laura beunruhigt. Sie hat mir sagen lassen, dass sie mich augenblicklich zu sprechen wünscht, und ihr Kammermädchen sagt, dass sie anscheinend außerordentlich ergriffen sei von einem Briefe, den sie diesen Morgen erhalten hat. Derselbe Brief wahrscheinlich, den ich ins Haus schickte, als wir hierher gingen. Wir gingen eilends durch das Gebüsch zurück. Obgleich Miss Halcombe alles gesagt hatte, was sie ihrerseits zu sagen wünschte, so hatte ich nicht alles von meiner Seite gesagt. Von dem Augenblicke an, wo ich entdeckte, dass der in Limeridge House erwartete Gast Miss Fairleys zukünftiger Gemahl sei, fühlte ich eine bittere Neugierde, eine brennende, neidische Begier zu wissen, wer er sei. Es war möglich, dass sich nicht leicht eine zweite Gelegenheit zu einer solchen Frage bieten würde, und ich wagte daher, sie auf unserem Rückwege nach dem Hause zu tun. »Jetzt, da Sie so gut sind zu sagen, dass wir einander verstanden haben, Miss Halcombe«, sagte ich, »jetzt, da Sie meiner Dankbarkeit, meiner Entsagung und meines Gehorsams gewiss sind, darf ich es wagen, Sie zu fragen, wer...« Ich zögerte. Ich hatte mich gezwungen, an ihn als ihren zukünftigen Gemahl zu denken, aber als solchen von ihm zu sprechen, war noch weit schwerer. »Wer der Herr ist, mit dem Miss Fairley sich verlobt hat?« Sie war offenbar mit der Botschaft beschäftigt, die man ihr von ihrer Schwester gebracht hatte. Sie antwortete hastig und zerstreut, »Ein Herr mit großem Vermögen in Hampshire.« »Hampshire! Anna Catherick's Heimat!« Wieder und immer wieder die Frau in Weiß. Es musste ein Verhängnis darin sein. »Und sein Name?« sagte ich so ruhig und gleichgültig, wie es mir möglich war. »Sir Percival Glyde.« »Sir! Sir Percival Glyde!« Anna Catherick's Frage, jene verdächtige Frage über Leute im Range von Baronets, die ich etwa kenne, war kaum durch Miss Halcombes Rückkehr ins Lusthäuschen aus meiner Erinnerung verwischt worden, als sie dieselbe durch ihre Antwort schon wieder hervorrief. Ich stand plötzlich still und sah sie an. »Sir Percival Glyde«, wiederholte sie in der Vermutung, dass ich sie nicht verstanden. »Ritter oder Baronet?« fragte ich mit einer Aufregung, die ich nicht länger bemeistern konnte. Sie schwieg einen Augenblick und entgegnete dann ziemlich kalt, »Baronet, natürlich.« Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Januar 2024.